Die kubanische Zeitung Grama veröffentlichte jüngst einen Artikel. Die Zeitung schrieb, dass die USA unter Missbrauch des UNO-Sicherheitsrates allerlei Ränke zur Bestrafung Kubas, Koreas und Irans schmieden, die sich vor dem US-Imperialismus nicht auf die Knie werfen und weiter in ihm den Stillen bieten. Die Zeitung bekritelte auch die UN, die den USA, die die Menschenrechte missbrauchen, blindlings gehorsam ist.